ihrem eigenen Land. Die Wahl zu bleiben, nahm man euch aus der Hand. Keiner redet darüber, man machte euch stumm. Keine Spur von euch, ich frag warum. Doch im Nebel dort, die verlorenen Seelen. Schau genau hin, dann kannst du sie auch sehen. Und mir wird ums Herz eisig kalt. Schließ die Augen und hör ihr Lied, wie ihr schallt hier ringsum. Unser Schlesierland, was uns gehörte, riss man uns aus der Hand. Mein freies Herz starb durch Hass und Gier. Pass auf, dass das Gleiche nicht mit euch passiert. Ein alter Mann ging mit mir ein kleines Stück. Und ich sah die Trauer in seinen Augen und er ging leicht gebückt. Mit seinen Worten gab er mir das Gefühl, dass ich darüber nichts weiß. Und er wusste so viel, er sagte, schärfe deine Sinne und pass auf dich. Und falls sie dich belügen, lies es in ihrem Gesicht. Denn dann wird nie geschehen, was mit uns geschah. Verloren ihre Heimat, er war bis heute nicht mehr da. Hier ringsum, unser Schlesierland, was uns gehörte, riss man uns aus der Hand. Mein freies Herz starb durch Hass und Gier. Pass auf, dass das Gleiche nicht mit euch passiert. Noch heute klingen mir seine Worte im Ohr. Wenn ich durch mein Land gehe, stell ich mir oft vor, wie sie kämpfen fürs Vaterland, um es zu erhalten. Ruinen verteidigten, doch sie konnten es nicht halten. Und die Flüchtlingskolonnen durch den tiefen Schnee liefen. Und man hörte weinende Frauen, die nach ihren Kindern riefen. Vom Hunger gebeutelt, frierend, heimatlos, kniend im Schnee sang eine Frau mit ihrem Sohn im Schoß. Hier ringsum, du mein Schlesierland, was uns gehörte, reißt man mir aus der Hand. Mein freies Herz, meinen Stolz könnt ihr nicht zerstören. Und immer wieder sollt ihr dieses Klagelied hören. Du Schlesien, du mein Heimatland, die Narben der Zeit haben sich tief eingebrannt. Tote bedeckten den Menschen Flüchtlingsstrom. Und nur wenige kamen mit ihrem Leben davon. Doch was zählt das Leben? Noch das Herz hing an dir. Sie haben den Lügen geglaubt, sie wären bald wieder hier. Wie konntet ihr so kalt sein? Wie konntet ihr das tun? Noch heute lässt mir dieses Unrecht keine Ruhe. Ob euch die Toten verzeihen? Ich weiß es nicht. Und auch die Bitterkeit dafür seht ihr in meinem Gesicht. Menschen, ihre Heimat zu nehmen, ich glaub, das werd ich niemals verstehen. Der alte Mann, seine Worte, pass auf, sonst wirst du sie auch verlieren. Er hatte recht, er hatte recht. Denn im tiefsten Innern kann ich selber schon spüren, Schlesien, du mein Heimatland, haben dich auch Fremde in der Hand. Du bleibst meine Heimat, ein Stück von mir. Und irgendwann bin ich wieder bei dir. Schlesien, du mein Heimatland, haben dich auch Fremde noch in der Hand. Du bleibst meine Heimat, ein Stück in mir. Und irgendwann bin ich wieder bei dir.